Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Rumänien. Dort leben schätzungsweise mehr als 1 Million Roma. Und allein die Tatsache, dass man nicht genau weiß, wie viele Menschen dort leben, sagt vieles aus. Denn die meisten von ihnen sind Tagelöhner. Sie leben in Slums am Rande der Dörfer und Städte. Und obwohl sie seit Jahrhunderten dort in Rumänien leben, hat die Mehrheitsgesellschaft sie immer noch ausgegrenzt. Und sie zeigt das auch ganz unverhüllt. Politische Unterstützung gibt es auch wenig. In dieser Lage hat die Kollegin Andrea Beer sich umgesehen im Land und die Lage erkundet. Roma-Versammlung im Gemeindehaus der Baptisten in Tinca. Die 8000 Einwohner leben im Nordwesten Rumäniens, nahe der Stadt Oradea an der ungarischen Grenze. Rund 1600 Bewohner von Tinca sind Roma. Einige hundert leben in einem Minislum am Dorfrand. Und das soll sich ändern, verspricht Marius Tudor. Er arbeitet für die European Public Health Alliance, ein Nichtregierungsbündnis, das sich von Brüssel aus für bessere Gesundheit für Menschen einsetzt. Ich, Marius Tudor aus Brüssel, verspreche euch persönlich, dass es keine 3 Jahre dauern wird, bis die Straßen in eurer Gemeinschaft asphaltiert sind. Der smart wirkende Ökonom ist ein Rom aus Rumänien. Genau wie die rund 20 Männer, die Marius Tudor in dem nüchternen Gemeinderaum bei Cola und Keksen gegenüber sitzen und ihn aufmerksam mustern. Change cannot happen if you're not asking. Veränderung kann es nur geben, wenn man sie auch von den Mächtigen fordert. Unsere Roma-Rechte sind Menschenrechte und keine Privilegien, die von einem Bürgermeister oder Stadtrat gewährt werden müssen. Marius Tudor ist mit dem Europaabgeordneten Romeo Franz nach Tinca gereist, der auch an dem Treffen teilnimmt. Die Roma erzählen auf Rumänisch von fehlenden Jobs oder Ausgrenzung ihrer Kinder. Der schwarzhaarige 2-Meter-Mann Franz bekommt das meiste direkt übersetzt und nickt immer wieder zustimmend. Die Straßen hören genau dort auf, wo die Roma leben. Und das ist für mich bezeichnend, wie stark dieser strukturelle Rassismus, der strukturelle Antiziganismus hier ist. Romeo Franz ist der einzige Sinto im EU-Parlament. Und der Grünen-Politiker scheint wild entschlossen, die Probleme der Menschen anzugehen. Sie sind die meist gehasste Minderheit in Europa. Romeo Franz will seine Mitabgeordneten für die Probleme von Roma und Sinti sensibilisieren. Er fordert Kontaktstellen für Antiziganismus in allen EU-Ländern. Berlin, Madrid, Sofia, Rom oder Bukarest sollen Vorfälle sammeln und regelmäßig nach Brüssel berichten. Die schmalen Straßen der Roma am Dorfrand von Tinca säumen niedrige, heruntergekommene Häuser. Lärmende Kinder spielen auf Bergen von Hausmüll. Die ganz Kleinen lugen hinter den Rockzipfeln ihrer Mütter hervor. Ein paar Schritte weiter, die schmale Straße entlang, grast ungerührt ein braunes Pferd. Das ist zu verkaufen, ruft eine Romni fröhlich über die Wiese hinweg und bittet in ihr winziges Haus. Roberto Floricke ist 32, hat 4 Kinder und war schon zum Betteln in Paris und Lyon. Doch viel kann das nicht bringen, denn die bittere Armut der Familie ist offensichtlich. Roberta Florickes Kinder streifen um sie herum und lachen nervös. Eine Tochter ist schwanger und bald wohnt also noch ein Säugling in den beengten, feuchten Zimmern der Familie. Die braunen Augen von Roberta Floricke blitzen gescheit und es ist schwer zu glauben, dass sie nie eine Schule besucht hat. Alle versprechen uns zu helfen, aber alle machen dann nur Fotos und keiner hilft uns nachher wirklich. Sie stecken das Geld in ihre eigenen Taschen und behaupten, sie hätten uns damit Häuser gebaut. Diese Kinder hier kann ich kaum ernähren. Das Kindergeld, das kann man vergessen. Der Brüsseler Gesundheitsexperte Marius Tudor sieht die Gesundheit der Roma in Tinca durch diese Umstände gefährdet. Sie leben in der Nähe von Müll und haben kein sauberes Wasser. Allein das würde genügen. Dazu kommen soziale Probleme. 5 oder 6 Familienmitglieder leben im gleichen Zimmer. Die Luft ist dort nicht gut. Es gibt Insekten und kleine Tiere, die durch die Häuser laufen. All das gefährdet die Gesundheit der Roma, die dort leben. Marius Tudor will den EU-Vorsitz Rumäniens nutzen und verpflichtende Strategien für Roma-Integration entwickeln. Jedes EU-Land soll einen nationalen Plan erarbeiten, der dann auch für Städte und Gemeinden gilt. Die jeweilige Regierung stellt Gelder bereit und alle Ministerien oder Städte müssen diese für Roma-Integration verwenden. Bildung, Wohnen, medizinische Versorgung und Arbeit sollen damit endlich gewährleistet sein. Der EU-Abgeordnete Romeo Franz ist das zweite Mal in Tinca und ganz Politiker verteilt er Süßigkeiten an die Roma-Kinder. Wir sind hier durch die Straße gelaufen und sehen Bürger in entmenschlichten Situationen. Das bedeutet, dass diese Ansätze, die hier gefahren wurden, nicht funktioniert haben. Mit Bürgermeister Theodor Koste hat Romeo Franz über die Probleme der Roma in Tinca gesprochen. Doch wer ernst gemeinte Roma-Politik macht, gewinnt in Rumänien keine Wahlen. Und Theodor Koste weist die Verantwortung von sich. Die Herren in der EU wissen besser als ich, was zu tun ist. Der Vertreter der Roma in der EU hat die Situation hier gesehen. Ich habe ihm gesagt, bauen Sie Häuser, wenn Sie können. Aber Bodenfläche, die wir den Roma zur Verfügung stellen können, haben wir als Gemeinde keine mehr. Die Roma-Versammlung im Gemeindehaus der Baptisten in Tinca endet unterdessen ohne konkrete Versprechen der anwesenden Gemeindevertreter. Einige Wochen später wird die kleine Straße durch das Roma-Viertel aber zumindest geschottert sein. Für eine grundlegende Veränderung fehlt jedoch der politische Wille. Marius Tudor will sich damit nicht abfinden. Vor Gott sind alle gleich. Und ob sie wollen oder nicht, sie müssen uns gleichberechtigt behandeln. Der Unterschied zwischen den Menschen ist doch, dass manche Menschen in die Schule gehen und Arbeit bekommen und andere in Armut geboren wurden und das nicht tun können. Denen, die die Möglichkeit zur Bildung hatten, sage ich immer, nutze dein Wissen, um denen zu helfen, die weniger Glück bei ihrer Geburt hatten. Und das ist die Aufgabe jedes Menschen, zumindest das Leben eines anderen auf dieser Erde zu verändern. The role of every single human being to change at least someone's life on this earth.